sagst, packst du deine Sachen. Du hast Angst und gehst doch fort. Eines schönen Tages spürst du Türen, trittst sie ein und glaubst kein Wort. Eines Tages ziehst du unter alles, was bisher war, einen Strich und lebst für dich. Eines Tages hast du kein Zuhause mehr und glaubst nur über Nacht, ein ganzer Mensch zu sein. Eines Tages packst du deine Sachen, du hast Angst und gehst dir auf den Kopf. Eines schönen Tages spürst du Türen, trittst sie ein und glaubst kein Wort. Eines Tages ziehst du unter alles, was bisher war, einen Strich und lebst für dich. Eines Tages hast du kein Zuhause mehr und glaubst nur über Nacht, ein ganzer Mensch zu sein. Spürst du Türen? was dich lockt, geschieht davor. Eines Tages wirst du an Zuhause denken, gingst du wirklich fort? Und du fragst dich, gingst du wirklich fort?